jetzt kann ich mich auch endlich verständlich machen. Hallo, Halle! Die Frage, ob ihr gut drauf seid, die verkneife ich mir, das hört sich einfach schon mega an. Und jetzt feiern wir ein bisschen zusammen, okay? We'll be right back. Turntable Days 2004. Festival Radio. Jan Wayne. Live von der Peisnitzinsel in Halle. Ich brauche mal dringend ein bisschen Begeisterung! Are you ready? girl. You were my dream, my world. But I was blind. You cheated on me from behind. So on my own, I feel so all alone. Though I know it's true, I'm still in love with you. I need a miracle. Live von der Peisnitzinsel in Halle. Musik. Okay, Freunde, ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt, wann gibt's endlich mal was Neues von Jan? Wise man said, just walk this way. Hier ist sie. To the dawn of the light. Die neue Jan Wayne. Wind will blow into your face. As the years pass you by, hear this voice from deep inside. It's a call of your heart. Close your eyes and you will find passage out of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning star. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning star. Turntable Days 2004. Festival Radio. Jan Wayne, live von der Peisnitzinsel in Halle. Embarrassing pavement. We'll be right back. Sag mal, feiert ihr immer so leise? Ich wusste, irgendwas habe ich vermisst. Und ich glaube, da geht heute Nacht noch viel, viel mehr. Eure Partybilder auf sputnik.de. We'll be right back.

Tricky, tricky. Tricky, tricky. Bitte!